Vom 7. bis 9. Februar gab es im Guksu-Restaurant Pyongyang den 7. Kochkunstwettbewerb zum Tag des leuchtenden Sterns. Am Wettbewerb, der im Bereich Volksdienstleistung, Auslandsdienstleistung, Ministerien und zentrale Institutionen und Gastronomie der Stadt Pyongyang und der Bezirke, einschließlich der direkt unterstellten Städte, geteilt stattfand, nahmen über 300 Köche und Kellner aus mehr als 60 Einheiten teil. An der Abschlussfeier vom 9. Februar beteiligten sich die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Werktätigen im Bereich Gastronomie. Nach der Veröffentlichung des Ergebnisses der Jury wurden die entsprechenden Preise verliehen.